Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 14. August 1787. Ehe ich deinen Brief beantworte, muß ich dir einen sonderbaren Vorfall melden, der dich interessieren wird, weil er einen deiner Busenfreunde betrifft. Davor ist an den Röteln nach einer kurzen Krankheit gestorben. Du wirst dich zu fassen wissen bei dieser Nachricht. Eiras haben noch nicht geschrieben, Stengel hat mir es sogleich gemeldet. Die Folgen dieses Todesfalles auszugrübeln, überlass ich deinem Scharfsinne. Das Wenigste ist, dass ich von dieser Seite keine Versetzungen mehr zu fürchten habe. Wir alle sind darauf gefallen, ob Fleischer nicht bei Eiras sein Glück machen könnte, da Kunze noch nicht entschlossen ist, ihn zum Kompagnon zu machen. Ich glaube, dass es für Eiras passt, und das Geld würde ich ihm gönnen. Nun zu deinem Briefe. Deine Ideen über unser Verhältnis treffen ganz mit den meinigen zusammen. Wir kennen uns nunmehr genug, um die Ideale unserer Fantasie von Wirklichkeit zu unterscheiden. Alle Erwartungen, die sich auf diese gründen, werden früher oder später erfüllt werden, und diese sind hinreichend, unseren Enthusiasmus zu nähren, alle Genüsse zu erschöpfen, die uns unser Beisammensein gewähren kann, ist ein begeisterungswürdiges Ziel. Die Mittel dazu zu finden, fordert kalte Prüfung unserer Lage in ihrem ganzen Umfange und aller Hindernisse, die uns zeither noch von diesem Ziele entfernt haben. Deine jetzige Entfernung wird uns Gelegenheit geben, wenigstens einen Teil dieses Geschäfts zu vollenden. Aber freilich musst du erst von der Betäubung wieder zu dir selbst gekommen sein, in die dich deine neue Lage notwendig versetzen musste. Was du von Charlotten schreibst, erklärt mir ihren Brief, dessen Ton mit dem, was du mir von ihrer Heiterkeit erzähltest, sehr kontrastierte. Ich war deswegen in Verlegenheit, wie ich ihr antworten sollte. Jetzt würde ich es tun, wenn ich nicht heute alle meine Zeit für dich brauchte. Also das nächste Mal. Dein Gleichnis von Religion ist mir vollkommen deutlich. Euer ruhiges Beisammensein wird eure Begriffe voneinander berichtigen, und dadurch werden alle die Missverständnisse, Besorgnisse und getäuschten Erwartungen aufhören, die jetzt vielleicht zuweilen eure Freuden stören. Es verdrießt mich, dass dein Verhältnis mit Wieland gestört ist. Gewiss hat unwillkommene Dienstfertigkeit von Aufpassern und Wiedererzählern dabei ihr Spiel gehabt. Solcher Menschen gibt es wohl auch in Weimar genug. Indessen ist es freilich auffallend, dass Wieland so wenig pressiert scheint, dich zu sprechen, nachdem er deinen Carlos gelesen hat. Die natürlichste Erklärung ist wohl, dass er verlegen ist, dir seine wahre Meinung darüber zu sagen, und das hätte ich nach seinen bisherigen Äußerungen nicht erwartet. Übrigens möchte ich von Gottorn noch nicht auf das übrige Publikum schließen. Die deutsche Lesewelt ist einmal über den Punkt hinaus, wo sie der französische Geschmack befriedigen konnte. Die orthodoxen Kenner mögen noch so sehr für ihren Glauben eifern, das Gift der Ketzerei wird sich immer weiter verbreiten. Mit ästhetischen Machtsprüchen und konventionellen Stempeln reicht man nicht weit mehr aus. Aber wie kam denn Gotter zu der jambischen Theateredition? Herders Schrift Gott habe ich mir von der Wagnerin ausgebeten. Morgen bekomme ich sie und schreibe dir im nächsten Briefe darüber. Sonderbar ist die Fremdheit im dichterischen Fache, welche Herder ankündigt. Merkwürdig waren mir seine Äußerungen über Geisterverbindung und dergleichen. Ich wäre begierig zu wissen, ob er es bei dunklen Ahnungen bewenden ließe oder sich ein System von deutlichen Begriffen darüber gemacht hätte. Ich gebe zu, dass Dinge dieser Art als Divination, Sympathie, wenn sie existieren, unserer Beobachtung nicht so standhalten als körperliche Phänomene. Aber Kennzeichen muss es doch geben, wodurch wir sie von den Täuschungen der Fantasie unterscheiden können. Ich habe Kornmanns Memoir gelesen, das wieder seine Frau, ihren Verführer Daudet, Beaumarchais, der sie gegen ihren Mann in Schutz genommen und den Polizeileutnant Lenoir gerichtet ist, der die obrigkeitliche Gewalt zu seinen Leidenschaften gemissbraucht haben soll. Der Ton ist einfach, ungekünstelt, ohne Deklamation, aber edel und rührend in mehreren Stellen. Man weiß noch von keiner Widerlegung. Was Kornmann erzählt, ist empörend. Beaumarchais scheint ihn bloß um deswillen auf das Entsetzlichste verfolgt zu haben, weil es ihm an anderer Gelegenheit fehlte, das Publikum von sich reden zu machen, welches eine Zeit lang ihn nicht bemerkt hatte. Zur Ehre des Pariser Publikums sagt man, dass Kornmanns Schrift viel Eindruck gemacht haben soll. Unter anderem enthält sie eine philosophische Deduktion wider den Ehebruch, die trotz ihrer Trockenheit durch die Art und Weise, wie er die Notwendigkeit der Sitten als eine gleichsam wieder neu gewordene Lehre behauptet, interessant ist. Lebe wohl, alle grüßen. Connor.